Schlachten, Kafirin. Brüder auf zum Schlachten, wir schlachten Kafirin. Ergreift sie aus dem Hinterhalt. Dies ist unser Dien, ihr Blut wird jetzt vergossen, Al-Jannah ist so nah. Jahannam, ihr verdienst, denn sie bekämpfen unseren Dien. Jahannam, ihr verdienst, denn sie bekämpfen unseren Dien. Wo ist eure Ehre, das Hören auf Allah? Hören und gehorchen und euer Kital. Wo ist eure Ehre, das Hören auf Allah? Hören und gehorchen und euer Kital. Vergesst nicht eure Schwestern, gefangen bei den Kuffar. Schnappt euch eine Geisel, schlachtet fi sabilillah. Allah wird euch befragen, denn ihr seid ihm nah. Terror auf dem Boden der Hunde, das befiehlt Allah. Brüder auf zum Schlachten, wir schlachten Kafirin. Brüder auf zum Schlachten, wir schlachten Kafirin. Ergreift sie aus dem Hinterhalt. Dies ist unser Dien, ihr Blut wird jetzt vergossen, Al-Jannah ist so nah. Jahannam, ihr verdienst, denn sie bekämpfen unseren Dien. Jahannam, ihr verdienst, denn sie bekämpfen unseren Dien. Bruder, sei nicht traurig, du solltest es verstehen. Schlachte einen Käfer, willst du nach Jannah gehen. Nehme ihn als Geisel, du bist so nah am Ziel. Schlacht ihn für Allah, vergieße Blut und das sehr viel. Europa, neues Schlachtfeld, holt euch eure Lohn. Werdet Schuhada vor Ort, die Uris warten schon. Tötet Polizisten oder Murtadin. Paris, New York und Moskau, Bomben in Berlin. Brüder auf zum Schlachten, wir schlachten Kafirin. Brüder auf zum Schlachten, wir schlachten Kafirin. Ergreift sie aus dem Hinterhalt. Dies ist unser Dien, ihr Blut wird jetzt vergossen, Al-Jannah ist so nah. Jahannam, ihr verdienst, denn sie bekämpfen unseren Dien. Jahannam, ihr verdienst, denn sie bekämpfen unseren Dien. Sie bomben unsere Städte, doch wir gehen nach vorn. Die Russen sind gekommen, wir schlachten sie, haben wir geschworen. Blutiges Gemetzel, wir sind schon auf dem Weg. Ramadi und Fallujah, tonnenweise TNT. Wir reißen euch in Stücke, jeden Tag könnt ihr es sehen. Wir bomben euch ins Feuer, unsere Flagge, sie wird wehen. Khilafah bis Nigeria, Kaukas und Khorasan. In Libyen rollen die Köpfe bis Somalia. Brüder auf zum Schlachten, wir schlachten Kafirin. Brüder auf zum Schlachten, wir schlachten Kafirin. Ergreift sie aus dem Hinterhalt. Dies ist unser Dien, ihr Blut wird jetzt vergossen, Al-Jannah ist so nah. Jahannam, ihr verdienst, denn sie bekämpfen unseren Dien. Jahannam, ihr verdienst, denn sie bekämpfen unseren Dien. Zufriedenheit und Ruhe auf dem Wege zu Allah. Brüder fallen auf den Feldern, Allah nimmt Schuhada. Der Weg geht bis zum Ende, alles Lob gebührt Allah. Khilafah, unsere Heimat, la ilaha illallah. Was für eine Gnade, wir führen den Dschihad. Muslime gehen irre, doch wir bleiben hart. Muslime auch zu Ehre, wir schlachten Kafirin. Versprochen ist Al-Jannah für die Sadakin. Brüder auf zum Schlachten, wir schlachten Kafirin. Brüder auf zum Schlachten, wir schlachten Kafirin. Ergreift sie aus dem Hinterhalt. Dies ist unser Dien, ihr Blut wird jetzt vergossen, Al-Jannah ist so nah. Jahannam, ihr verdienst, denn sie bekämpfen unseren Dien. Jahannam, ihr verdienst, denn sie bekämpfen unseren Dien. Dies ist unser Weg, der Weg der Eden Saba. Al-Aqsa nicht mehr lange, Philistin, wir sind schon nah. O Mekka, sei geduldig, tawaf mit der Akka. In Medina bald Khilafah, Versprechen von Allah. In Rom wackeln die Säulen, die Kreuze werden fallen. Der Vatikan Ranima, wir holen uns das Gold. Khilafah, sie wird kommen, auch wenn ihr nicht wollt. Brüder auf nach Jannah, wir schlachten Kafirin. Brüder auf zum Schlachten, wir schlachten Kafirin.